NDR Kultur. Am Abend vorgelesen. Wir beginnen heute mit einer Lesereihe in 32 Folgen. Peter Lieck liest den Roman Anton Reiser von Karl Philipp Moritz. Anton Reiser, der Held des berühmten Buches, ist Karl Philipp Moritz, der Autor. Und Moritz war bis in sein 21. Lebensjahr Anton Reiser. Denn, wie der Autor selbst erklärt hat, dieser psychologische Roman könnte auch allenfalls eine Biografie genannt werden, weil die Beobachtungen größtenteils aus dem wirklichen Leben genommen sind. So steht es in der Vorbemerkung des 1785 bei Friedrich Maurer in Berlin erschienenen ersten Teils des mehrbändig angelegten Werks mit dem Titel Anton Reiser, ein psychologischer Roman. Die Teile 2 und 3 gab Moritz 1786 heraus, den vierten und letzten, erst nach vierjähriger Unterbrechung, 1790. Es ist eines der großen Bücher des 18. Jahrhunderts, dem Rang nach vergleichbar den Bekenntnissen Rousseaus und dem Wilhelm Meister Goethes und von allen das modernste, zukunftsträchtigste. Die 1756 einsetzende Romanhandlung umfasst die wesentlichen Einflüsse, Entwicklungslinien und Umbrüche in der Kindheit und Jugend der Hauptfigur Anton Reiser. Sie reichen bis in das Jahr 1777 und brechen ab, als Reiser, alias Karl Philipp Moritz, ein Theologiestudium in Erfurt beginnt. Auch wenn es in diesem ersten, ausdrücklich so bezeichneten psychologischen Roman der deutschen Literatur um die Aufzeichnung der inneren Geschichte eines Menschen geht, so als hätte Moritz gleichsam seine eigene Seele mikroskopiert, bleibt doch Vorsicht geboten, die Differenz zwischen Autobiografie und Roman nicht zu missachten. Benedikt Ehrens gibt im Nachwort einer Neuausgabe des Buches zu bedenken, selbst wenn wir es als plane Lebensbeschreibung lesen, merken wir rasch, dass hier keine Chronik entrollt wird, keine Jahreszeiten Ordnung schaffen. Alles war empfunden. Alles geschehen zwischen 1756 und 1777, aber in einer inneren Zeit jenseits der Jahre und Lebensdaten. Ein Blick auf den ungewöhnlichen Lebenslauf des Autors. Er beginnt 1756 in Hameln, wo Moritz als Sohn eines quietistischen, lehren anhängenden Militäroboisten und dessen zweiter, ihm entfremdeter, psychisch labiler Frau in ärmlichen Verhältnissen aufwächst. Er absolviert eine Hutmacherlehre in Braunschweig, wird Stipendiat am Hannoverschen Gymnasium, das er 1776 verlässt, mit 20 Jahren, um sich einer wandernden Schauspieltruppe anzuschließen und Schauspieler zu werden. Nach dem Scheitern dieser Pläne und einem Theologiestudium beschließt Moritz, Lehrer zu werden. Zuerst in Basedos Philanthropinum in Dessau, später am Potsdamer Militärwaisenhaus, schließlich am Grauen Kloster in Berlin, wo er ab 1784 als Professor und Konrektor wirkt. Im Sommer 1782 unternimmt Moritz eine mehrmonatige Wanderung durch England, reist 1783 durch Deutschland und hält sich von 1786 bis 88 in Rom auf, wo er mit Goethe zusammentrifft, der ihm freundschaftlich zugetan ist. Später ist er auch dessen Gast in Weimar. In Berlin wird Moritz 1789 Professor der Theorie der schönen Künste und der Altertumskunde, 1791 preußischer Hofrat und Mitglied der Akademie der Wissenschaften. Die Tuberkulose setzt seinem Leben im Juni 1793, kurz vor seinem 37. Geburtstag, ein Ende. Hören Sie nun den Anfang des Buches, gelesen von Peter Lieck. Die Aufnahme entstand beim Hessischen Rundfunk in Frankfurt unter der Leitung von Hans-Peter Clausenitzer und wurde von Hanjo Kesting für diese Lesung in 32 Folgen neu eingerichtet. Dieser psychologische Roman könnte auch allenfalls eine Biografie genannt werden, weil die Beobachtungen größtenteils aus dem wirklichen Leben genommen sind. Wer den Lauf der menschlichen Dinge kennt und weiß, wie dasjenige oft im Fortgange des Lebens sehr wichtig werden kann, was anfänglich klein und unbedeutend schien, der wird sich an die anscheinende Geringfügigkeit mancher Umstände, die hier erzählt werden, nicht stoßen. Auch wird man in einem Buche, welches vorzüglich die innere Geschichte des Menschen schildern soll, keine große Mannigfaltigkeit der Charaktere erwarten. Denn es soll die vorstellende Kraft nicht verteilen, sondern sie zusammendrängen und den Blick der Seele in sich selber schärfen. Freilich ist dies nun keine so leichte Sache, dass gerade jeder Versuch darin glücken muss. Aber wenigstens wird doch vorzüglich in pädagogischer Rücksicht das Bestreben nie ganz unnütz sein, die Aufmerksamkeit des Menschen mehr auf den Menschen selbst zu heften und ihm sein individuelles Dasein wichtiger zu machen. In Pyrmont, einem Orte, der wegen seines Gesundbrunnens berühmt ist, lebte noch im Jahr 1756 ein Edelmann auf seinem Gute, der das Haupt einer Sekte in Deutschland war, die unter dem Namen der Quietisten oder Separatisten bekannt ist und deren Lehren vorzüglich in den Schriften der Madame Guillon, einer bekannten Schwärmerin, enthalten sind, die zu Fénelons Zeiten, mit dem sie auch Umgang hatte, in Frankreich lebte. Der Herr von Fleischbein, so hieß dieser Edelmann, wohnte hier von allen übrigen Einwohnern des Orts und ihrer Religion, Sitten und Gebräuchen ebenso abgesondert, wie sein Haus von den ihrigen durch eine hohe Mauer geschieden war, die es von allen Seiten umgab. Dies Haus nun machte für sich eine kleine Republik aus, worin gewiss eine ganz andere Verfassung als rundumher im ganzen Lande herrschte. Das ganze Hauswesen bis auf den geringsten Dienstboten bestand aus lauter solchen Personen, deren Bestreben nur dahin ging oder zu gehen schien, in ihr Nichts, wie es die Madame Guillon nennt, wieder einzugehen, alle Leidenschaften zu ertöten und alle Eigenheit auszurotten. Alle diese Personen mussten sich täglich einmal in einem großen Zimmer des Hauses zu einer Art von Gottesdienst versammeln, den der Herr von Fleischbein selbst eingerichtet hatte und welcher darin bestand, dass sie sich alle um einen Tisch setzten und mit zugeschlossenen Augen, den Kopf auf den Tisch gelegt, eine halbe Stunde warteten, ob sie etwa die Stimme Gottes oder das innere Wort in sich vernehmen würden. Wer dann etwas vernahm, der machte es den übrigen bekannt. Der Herr von Fleischbein bestimmte auch die Lektüre seiner Leute, und wer von den Knechten oder Mägden eine müßige Viertelstunde hatte, den sah man nicht anders als mit einer von der Madame Guillon Schriften, vom Innern Gebet oder dergleichen in der Hand, in einer nachdenkenden Stellung sitzen und lesen. Alles, bis auf die kleinsten häuslichen Beschäftigungen, hatte in diesem Hause ein ernstes, strenges und feierliches Ansehen. In allen Mienen glaubte man Ertötung und Verleugnung und in allen Handlungen Ausgehen aus sich selbst und Eingehen ins Nichts zu lesen. Der Herr von Fleischbein hatte sich nach dem Tode seiner ersten Gemahlin nicht wieder verheiratet, sondern lebte mit seiner Schwester, der Frau von Prüschenk, in dieser Eingezogenheit, um sich dem großen Geschäfte, die Lehren der Madame Guillon auszubreiten, ganz und ungestört widmen zu können. Ein Verwalter namens H. und eine Haushälterin mit ihrer Tochter machten gleichsam den mittleren Stand des Hauses aus, und dann folgte das niedrige Gesinde. Diese Leute schlossen sich wirklich fest aneinander, und alles hatte eine unbegrenzte Ehrfurcht gegen den Herrn von Fleischbein, der wirklich einen unsträflichen Lebenswandel führte, obgleich die Einwohner des Orts sich mit den ärgerlichsten Geschichten von ihm trugen. Er stand jede Nacht dreimal zu bestimmten Stunden auf, um zu beten. Und bei Tage brachte er seine meiste Zeit damit zu, dass er die Schriften der Madame Guillon, deren eine große Anzahl von Bänden ist, aus dem Französischen übersetzte, die er denn auf seine Kosten drucken ließ und sie umsonst unter seine Anhänger austeilte. Die Lehren, welche in diesen Schriften enthalten sind, betreffen größtenteils jenes schon erwähnte völlige Ausgehen aus sich selbst und Eingehen in ein seliges Nichts. Jene gänzliche Ertötung aller sogenannten Eigenheit oder Eigenliebe und eine völlig uninteressierte Liebe zu Gott, worin sich auch kein Fünkchen Selbstliebe mehr mischen darf, wenn sie rein sein soll, woraus denn am Ende eine vollkommene, selige Ruhe entsteht, die das höchste Ziel aller dieser Bestrebungen ist. Weil nun die Madame Guillon sich fast ihr ganzes Leben hindurch mit nichts als mit Bücherschreiben beschäftigt hat, so sind ihre Schriften eine so erstaunliche Menge, dass selbst Martin Luther schwerlich mehr geschrieben haben kann. Unter anderem macht allein eine mystische Erklärung der ganzen Bibel wohl an 20 Bände aus. Diese Madame Guillon musste viel Verfolgung leiden und wurde endlich, weil man ihre Lehrsätze für gefährlich hielt, in die Bastille gesetzt, wo sie nach einer 10-jährigen Gefangenschaft starb. Als man nach ihrem Tode ihren Kopf öffnete, fand man ihr Gehirn fast wie ausgetrocknet. Sie wird übrigens noch itzt von ihren Anhängern als eine Heilige der ersten Größe, beinahe göttlich verehrt. Und ihre Aussprüche werden den Aussprüchen der Bibel gleich geschätzt, weil man annimmt, dass sie durch gänzliche Ertötung aller Eigenheit so gewiss mit Gott sei vereinigt worden, dass all ihre Gedanken auch notwendig göttliche Gedanken werden mussten. Der Herr von Fleischmann hatte die Schriften der Madame Guillon auf seinen Reisen in Frankreich kennengelernt. Und die trockene metaphysische Schwärmerei, welche darin herrscht, hatte für seine Gemütsbeschaffenheit so viel Anziehendes, dass er sich ihr mit eben dem Eifer ergab, womit er sich wahrscheinlich unter anderen Umständen dem höchsten Stoizismus würde ergeben haben, womit die Lehren der Madame Guillon in Ansehung der gänzlichen Ertötung aller Begierden und so weiter oft eine auffallende Ähnlichkeit haben. Er wurde nun auch von seinen Anhängern ebenfalls wie ein Heiliger verehrt und ihm wirklich zugetrauert, dass er beim ersten Anblick das Innerste der Seele eines Menschen durchschauen könne. Zu seinem Hause geschahen Wallfahrten von allen Seiten, und unter denen, die jährlich wenigstens einmal dieses Haus besuchten, war auch Antons Vater. Dieser, ohne eigentliche Erziehung aufgewachsen, hatte seine erste Frau sehr früh geheiratet, immer ein ziemlich wildes, herumirrendes Leben geführt, wohl zuweilen einige fromme Rührungen gehabt, aber nicht viel darauf geachtet. Bis er nach dem Tode seiner ersten Frau plötzlich in sich geht, auf einmal tiefsinnig und, wie man sagt, ein ganz anderer Mensch wird und bei seinem Aufenthalt in Pyrmont zufälligerweise erstlich den Verwalter des Herrn von Fleischbein und nachher durch diesen den Herrn von Fleischbein selber kennenlernte. Dieser gibt ihm denn auch nach und nach die Guillonschen Schriften zu lesen, er findet Geschmack daran und wird bald ein erklärter Anhänger des Herrn von Fleischbein. Dem ungeachtet fiel es ihm ein, wieder zu heiraten. Und er machte mit Antons Mutter Bekanntschaft, welche bald in die Heirat willigte, dass sie nie würde getan haben, hätte sie die Hölle von Elend vorausgesehen, die ihr im Ehestande drohete. Sie versprach sich von ihrem Manne noch mehr Liebe und Achtung, als sie vorher bei ihren Anverwandten genossen hatte. Aber wie entsetzlich fand sie sich betrogen. So sehr die Lehre der Madame Guillon von der gänzlichen Ertötung und Vernichtung aller, auch der sanften und zärtlichen Leidenschaften, mit der harten und unempfindlichen Seele ihres Mannes übereinstimmten, so wenig war es ihr möglich, sich jemals mit diesen Ideen zu verständigen, wogegen sich ihr Herz auflehnte. Dies war der erste Keim zu aller nachherigen ehelichen Zwietracht. Ihr Mann fing an, ihre Einsichten zu verachten, weil sie die hohen Geheimnisse nicht fassen wollte, die die Madame Guillon lehrte. Diese Verachtung erstreckte sich nachher auch auf ihre übrigen Einsichten. Und je mehr sie dies empfand, je stärker musste notwendig die eheliche Liebe sich vermindern und das wechselseitige Missvergnügen aneinander mit jedem Tage zunehmen. Antons Mutter hatte eine starke Belesenheit in der Bibel und eine ziemlich deutliche Erkenntnis von ihrem Religionssystem. Sie wusste zum Exempel sehr erbaulich davon zu reden, dass der Glaube ohne Werke tot sei und so weiter. In der Bibel las sie wirklich zu ganzen Stunden mit innigem Vergnügen. Aber sobald ihr Mann es versuchte, ihr aus den Guillonschen Schriften vorzulesen, so empfand sie eine Art von Bangigkeit, die vermutlich aus der Vorstellung entstand, sie werde dadurch in dem rechten Glauben irregemacht werden. Sie suchte sich alsdann auf alle Weise loszumachen. Hierzu kam nun noch, dass sie vieles von der Kälte und dem lieblosen Wesen ihres Mannes auf Rechnung der Guillonschen Lehre schrieb, die sie nun in ihrem Herzen immer mehr zu verwünschen anfing und bei dem völligen Ausbruch der ehelichen Zwietracht sie laut verwünschte. So wurde der häusliche Friede und die Ruhe, und Wohlfahrt einer Familie jahrelang durch diese unglücklichen Bücher gestört, die wahrscheinlich einer so wenig wie der andere verstehen mochte. Unter diesen Umständen wurde Anton geboren. Und von ihm kann man mit Wahrheit sagen, dass er von der Wiege an unterdrückt ward. Die ersten Töne, die sein Ohr vernahm und sein aufdämmernder Verstand begriff, waren wechselseitige Flüche und Verwünschungen des unauflöslich geknüpften Ehebandes. Ob er gleich Vater und Mutter hatte, so war er doch in seiner frühesten Jugend schon von Vater und Mutter verlassen. Denn er wusste nicht, an wen er sich anschließen, an wen er sich halten sollte, da sich beide hassten und ihm doch einer so nahe wie der andere war. In seiner frühesten Jugend hatte er nie die Liebkosungen zärtlicher Eltern geschmeckt, nie nach einer kleinen Mühe ihr belohnendes Lächeln. Wenn er in das Haus seiner Eltern trat, so trat er in ein Haus der Unzufriedenheit, des Zorns, der Tränen und der Klagen. Diese ersten Eindrücke sind nie in seinem Leben aus seiner Seele verwischt worden und haben sie oft zu einem Sammelplatze schwarzer Gedanken gemacht, die er durch keine Philosophie verdrängen konnte. Da sein Vater im Siebenjährigen Kriege mit zu Felde war, zog seine Mutter 2 Jahre lang mit ihm auf ein kleines Dorf. Hier hatte er ziemliche Freiheit und einige Entschädigung für die Leiden seiner Kindheit. Die Vorstellungen von den ersten Wiesen, die er sah, von dem Kornfelde, das sich an den sanften Hügel hinanerstreckte und oben mit grünem Gebüsch umkränzt war, von dem blauen Berge und den einzelnen Gebüschen und Bäumen, die am Fuß desselben auf das grüne Gras ihren Schatten warfen und immer dichter und dichter wurden, je höher man hinaufstieg, mischen sich noch immer unter seine angenehmsten Gedanken und machen gleichsam die Grundlage aller der täuschenden Bilder aus, die oft seine Fantasie sich vormalt. Aber wie bald waren diese beiden glücklichen Jahre entflohen? Es ward Friede, und Antons Mutter zog mit ihm in die Stadt zu ihrem Manne. Die lange Trennung von ihm verursachte ein kurzes Blendwerk ehelicher Eintracht, aber bald folgte auf die betrügliche Windstille ein desto schrecklicherer Sturm. Antons Herz zerfloss in Wehmut, wenn er einem von seinen Eltern Unrecht geben sollte. Und doch schien es ihm sehr oft, als wenn sein Vater, den er bloß fürchtete, mehr Recht habe als seine Mutter, die er liebte. So schwankte seine junge Seele beständig zwischen Hass und Liebe, zwischen Furcht und Zutrauen zu seinen Eltern hin und her. Da er noch nicht 8 Jahre alt war, gebar seine Mutter einen 2. Sohn, auf den nun vollends die wenigen Überreste väterlicher und mütterlicher Liebe fielen, so dass er nun fast ganz vernachlässiget wurde und sich, so oft man von ihm sprach, mit einer Art von Geringschätzung und Verachtung nennen hörte, die ihm durch die Seele ging. Woher mochte wohl dies sehnliche Verlangen nach einer liebreichen Behandlung bei ihm entstehen, da er doch derselben nie gewohnt gewesen war und also kaum einige Begriffe davon haben konnte? Am Ende freilich ward dies Gefühl ziemlich bei ihm abgestumpft. Es war ihm beinahe, als müsse es beständig gescholten sein. Und ein freundlicher Blick, den er einmal erhielt, war ihm ganz etwas Sonderbares, das nicht recht zu seinen übrigen Vorstellungen passen wollte. Er fühlte auf das Innigste das Bedürfnis der Freundschaft von seinesgleichen. Und oft, wenn er einen Knaben von seinem Alter sah, hing seine ganze Seele an ihm. Und er hätte alles drum gegeben, sein Freund zu werden. Allein das niederschlagende Gefühl der Verachtung, die er von seinen Eltern erlitten, und die Scham wegen seiner armseligen, schmutzigen und zerrissenen Kleidung hielten ihn zurück, dass er es nicht wagte, einen glücklicheren Knaben anzureden. So ging er fast immer traurig und einsam umher, weil die meisten Knaben in der Nachbarschaft ordentlicher, reinlicher und besser wie er gekleidet waren und nicht mit ihm umgehen wollten. Und die es nicht waren, mit denen mochte er wieder, wegen ihrer Liederlichkeit und auch vielleicht aus einem gewissen Stolz, keinen Umgang haben. So hatte er keinen, zu dem er sich gesellen konnte, keinen Gespielen seiner Kindheit, keinen Freund unter Großen noch Kleinen. Im 8. Jahre fing denn doch sein Vater an, ihn selber etwas lesen zu lehren und kaufte ihm zu dem Ende 2 kleine Bücher, wovon das eine eine Anweisung zum Buchstabieren und das andere eine Abhandlung gegen das Buchstabieren enthielt. In dem ersten musste Anton größtenteils schwere biblische Namen als Nebukadnezar, Abednego usw. bei denen er auch keinen Schatten einer Vorstellung haben konnte, buchstabieren. Dies ging daher etwas langsam. Allein sobald er merkte, dass wirklich vernünftige Ideen durch die zusammengesetzten Buchstaben ausgedrückt waren, so wurde seine Begierde, lesen zu lernen, von Tage zu Tage stärker. Sein Vater hatte ihm kaum einige Stunden Anweisung gegeben, und er lernte es nun zur Verwunderung aller seiner Angehörigen in wenig Wochen von selber. Mit innigem Vergnügen erinnert er sich noch itzt an die lebhafte Freude, die er damals genoss, als er zuerst einige Zeilen, bei denen er sich etwas denken konnte, durch vieles Buchstabieren mit Mühe herausbrachte. Nun aber konnte er nicht begreifen, wie es möglich sei, dass andere Leute so geschwind lesen konnten, wie sie sprachen. Er verzweifelte damals gänzlich an der Möglichkeit, es je so weit zu bringen. Um desto größer war nun seine Verwunderung und Freude, da er auch dies nach einigen Wochen konnte. Auch schien ihn dieses bei seinen Eltern, noch mehr aber bei seinen Anverwandten, in einige Achtung zu setzen, welches von ihm zwar nicht unbemerkt blieb, aber doch nie die eigentliche Ursache ward, die ihn zum Fleiß anspornete. Seine Begierde zu lesen war nun unersättlich. Zum Glücke standen in dem Buchstabierbuche außer den biblischen Sprüchen auch einige Erzählungen von frommen Kindern, die mehr wie 100 Mal von ihm durchgelesen wurden, ob sie gleich nicht viel Anziehendes hatten. Die eine handelte von einem 6-jährigen Knaben, der zur Zeit der Verfolgung die christliche Religion nicht verleugnen wollte, sondern sich lieber auf das Entsetzlichste peinigen und nebst seiner Mutter als ein Märtyrer für die Religion sein Leben ließ. Die andere von einem bösen Buben, der sich im 20. Jahre seines Lebens bekehrte und bald darauf starb. Nun kam auch das andere kleine Buch an die Reihe, worin die Abhandlung gegen das Buchstabieren stand, und er zu seiner großen Verwunderung las, dass es schädlich, ja seelenverderblich sei, die Kinder durch Buchstabieren lesen zu lehren. In diesem Buche fand er auch eine Anweisung für Lehrer, die Kinder lesen zu lehren, und eine Abhandlung über die Hervorbringung der einzelnen Laute durch die Sprachwerkzeuge. So trocken ihm dieses schien, so las er es doch aus Mangel an etwas Besserem mit der größten Standhaftigkeit nach der Reihe durch. Durch das Lesen war ihm nun auf einmal eine neue Welt eröffnet, in deren Genuss er sich für alle das Unangenehme in seiner wirklichen Welt einigermaßen entschädigen konnte. Wenn nun rund um ihn her nichts als Lärmen und Schelten und häusliche Zwietracht herrschte oder er sich vergeblich nach einem Gespielen umsah, so eilte er hin zu seinem Buche. So ward er schon früh aus der natürlichen Kinderwelt in eine unnatürliche, idealische Welt verdrängt, wo sein Geist für 1000 Freuden des Lebens verstimmt wurde, die andere mit voller Seele genießen können. Schon im 8. Jahre bekam er eine Art von auszehrender Krankheit. Man gab ihn völlig auf, und er hörte beständig von sich wie von einem, der schon wie ein Toter beobachtet wird, reden. Dies war ihm immer lächerlich. Oder vielmehr war ihm das Sterben selbst, wie er sich damals vorstellte, mehr etwas Lächerliches als etwas Ernsthaftes. Seine Base, der er doch etwas lieber wie seinen Eltern zu sein schien, ging endlich mit ihm zu einem Arzt, und eine Kur von einigen Monaten stellte ihn wieder her. Kaum war er einige Wochen gesund, als ihn gerade bei einem Spaziergange mit seinen Eltern auf das Feld, der ihm sehr etwas Seltenes und eben daher desto reizender war, der linke Fuß an zu schmerzen fing. Dies war nach überstandener Krankheit sein erster und sollte auf lange Zeit sein letzter Spaziergang sein. Am 3. Tage war die Geschwulst und Entzündung am Fuße schon so gefährlich geworden, dass man am 4. zur Amputation schreiten wollte. Antons Mutter saß und weinte, und sein Vater gab ihm 2 Pfennige. Dies waren die ersten Äußerungen des Mitleids gegen ihn, deren er sich von seinen Eltern erinnert, und die wegen der Seltenheit einen desto stärkeren Eindruck auf ihn machten. An dem Tage vor der beschlossenen Amputation kam ein mitleidiger Schuster zu Antons Mutter und brachte ihr eine Salbe, durch deren Gebrauch sich die Geschwulst und Entzündung im Fuße während wenigen Stunden legte. Zum Fuß abnehmen kam es nun nicht, aber der Schaden dauerte demungeachtet 4 Jahre lang, ehe er geheilt werden konnte. in welcher Zeit unser Anton wiederum unter oft unsäglichen Schmerzen alle Freuden der Kindheit entbehren musste. Bei diesem Schaden konnte er zuweilen ein ganzes Vierteljahr nicht aus dem Hause gehen, nachdem er eine Weile zuheilte und immer wieder aufbrach. Oft musste er ganze Nächte hindurch wimmern und klagen und die abscheulichsten Schmerzen fast alle Tage beim Verbinden erdulden. Dies entfernte ihn natürlicherweise noch mehr aus der Welt und von dem Umgange mit seinesgleichen und fesselte ihn immer mehr an das Lesen und an die Bücher. Am häufigsten las er, wenn er seinen jüngeren Bruder wiegte. Und wann es ihm damals an einem Buche fehlte, so war es, als wenn es ihm itzt an einem Freunde fehlt. Denn das Buch musste ihm Freund und Tröster und alles sein. Im 9. Jahre las er alles, was Geschichte in der Bibel ist, vom Anfange bis zu Ende durch. Und wenn einer von den Hauptpersonen als Moses, Samuel oder David gestorben war, so konnte er sich tagelang darüber betrüben, und es war ihm dabei zumute, als sei ihm ein Freund abgestorben. So lieb wurden ihm immer die Personen, die viel in der Welt getan und sich einen Namen gemacht hatten. So war Joab sein Held, und es schmerzte ihn, so oft er schlecht von ihm denken musste. Insbesondere haben ihn oft die Züge der Großmut in Davids Geschichte, wenn er seines ärgsten Feindes schonte, da er ihn doch in seiner Gewalt hatte, bis zu Tränen gerührt. Nun fiel ihm das Leben der Altväter in die Hände, welches sein Vater sehr hochschätzte und diese Altväter bei jeder Gelegenheit als Autoritäten anführte. So fingen sich gemeiniglich seine moralischen Reden an, die Madame Guillon spricht oder der heilige Makarius oder Antonius sagt und so weiter. Die Altväter, so abgeschmackt und abenteuerlich oft ihre Geschichte sein mochte, waren für Anton die würdigsten Muster zur Nachahmung. Und er kannte eine Zeit lang keinen höheren Wunsch, als seinem großen Namensgenossen, dem heiligen Antonius, ähnlich zu werden und wie dieser Vater und Mutter zu verlassen und in eine Wüste zu fliehen, die er nicht weit vom Tore zu finden hoffte und wohin er einmal wirklich eine Reise antrat, indem er sich über 100 Schritte weit von der Wohnung seiner Eltern entfernte und vielleicht noch weiter gegangen wäre, wenn die Schmerzen an seinem Fuße ihn nicht genötiget hätten, wieder zurückzukehren. Auch fing er wirklich zuweilen an, sich mit Nadeln zu pricken und sonst zu peinigen, um dadurch den heiligen Altvätern einigermaßen ähnlich zu werden, da es ihm doch ohnedem an Schmerzen nicht fehlte. Während dieser Lektüre ward ihm ein kleines Buch geschenkt, dessen eigentlichen Titel er sich nicht erinnert, das aber von einer frühen Gottesfurcht handelt und Anweisungen gab, wie man schon vom 6. bis zum 14. Jahre in der Frömmigkeit wachsen könne. Die Abhandlungen in diesem Büchelchen hießen also für Kinder von 6 Jahren, für Kinder von 7 Jahren und so weiter. Anton las also den Abschnitt für Kinder von 9 Jahren und fand, dass es noch Zeit sei, ein frommer Mensch zu werden, dass er aber schon 3 Jahre versäumt habe. Dies erschütterte seine ganze Seele. Und er fasste einen so festen Vorsatz, sich zu bekehren, wie ihn wohl selten Erwachsene fassen mögen. Von der Stunde an befolgte er alles, was von Gebet, Gehorsam, Geduld, Ordnung und so weiter in dem Buche stand, auf das Pünktlichste und machte sich nun beinahe jeden zu schnellen Schritt zur Sünde. Wie weit, dachte er, werde ich nun nicht schon in 5 Jahren sein, wenn ich hierbei bleibe? Denn in dem kleinen Buche war das Fortrücken in der Frömmigkeit gleichsam zu einer Sache des Ehrgeizes gemacht, wie man etwa sich freut, aus einer Klasse in die andere immer höher gestiegen zu sein. Wenn er, wie natürlich, sich zuweilen vergaß und einmal, wenn er Linderung an seinem Fuße fühlte, umhersprang oder lief, so fühlte er darüber die heftigsten Gewissensbisse und es war ihm immer, als sei er nun schon einige Stufen wieder zurückgekommen. Dieses kleine Buch hatte lange einen starken Einfluss auf seine Handlungen und Gesinnungen. Denn was er las, das suchte er auch gleich auszuüben. Daher las er auf jeden Tag in der Woche sehr gewissenhaft den Abend- und Morgensegen, weil im Katechismus stand, man müsse ihn lesen. Auch vergaß er nicht, das Kreuz dabei zu machen und das Walte zu sagen, wie es im Katechismus befohlen war. NDR Kultur